Lieber Leon, liebe Kinder, es ist wieder Märchenzeit und heute erzähle ich euch die Geschichte von der Hexe von nebenan. Mia zieht mit ihrer Mutter in eine neue Wohnung. Als ihre Mutter einkaufen geht, klopft es. Vor der Türe steht eine Hexe. Seit heute wohnt Mia mit ihrer Mama in der Klappergasse. Klappergasse Nummer 13. Die 13 ist eigentlich keine Glückszahl, findet Mia. Findet Mama. Aber in dem Fall schon, weil sie jetzt endlich eine Wohnung gefunden hat. Eine, die Mama bezahlen kann. Das Haus sieht ziemlich heruntergekommen aus und die Wohnung hat nur 2 Zimmer. Aber immerhin. Mia presst ihren Teddy fest an sich. Das linke Auge fehlt. Ein Ohr ist halb abgerissen, das Fell am Bauch abgeschabt. Ein Fall für die Mülltonne, hat der Junge, der draußen an der Tür stand, gesagt und dabei schräg gegrinst. Blöd, Mann, hat Mia gedacht. Dann hat sie die Lippen zusammengepresst und ist so schnell sie konnte durch die Tür gehuscht. Berti, ein Fall für die Mülltonne? Bei dem Gedanken schießen mir Tränen in die Augen. Sie schnieft und schluckt. Dann gibt sie Berti einen feuchten Kuss. Du bist mein bester Freund, flüstert sie in sein schlabberndes Ohr und streichelt ihm dabei über den Kopf. Berti ist fast so alt wie Mia. Und Mia ist vor ein paar Wochen 7 Jahre alt geworden. Mia schnuppert. Muffig riecht es hier. Kein Wunder, die Wohnung hat ja auch ein halbes Jahr lang leer gestanden. Die Wände sind kahl und schmuddelig. An der Decke und vor den Fenstern hängen staubige Spinnweben. Die paar Möbel und Pappkisten, die sie mitgebracht haben, stehen verloren in einer Ecke. Mama ist unterwegs zum Baumarkt. Und jetzt habe ich die Zeile verloren. Da habe ich sie wieder. Mama ist unterwegs zum Baumarkt, um Tapeten und Farbe zu besorgen. Das wird ein Weilchen dauern, hat Mama gesagt. Und Mama weiß, dass ein Weilchen manchmal und Mia, das ist so blöd, Mia und Mama, aber wir kommen schon zurecht. Also nochmal. Und Mia weiß, dass ein Weilchen manchmal ziemlich lange dauern kann. Mia hockt sich mit Berti vor den langen, schmalen Spiegel, der an der Wand lehnt. Dünn und blass sieht Mia aus. Ihre großen, dunkelgrauen Augen scheinen traurig in den Spiegel. Selbst die Sommersprossen, die sonst immer so lustig auf ihrer Nase tanzen, sehen etwas traurig aus. Papa ist weg. Vor 6 Wochen ausgezogen. In eine andere Stadt. Dass er den ewigen Streit nicht mehr aushalten konnte, hat er gesagt. Und dass Mia ihn in den Ferien besuchen dürfte. Ganz bestimmt. Dann hat er seine Sachen gepackt und ist gegangen. Seither sind Mia und Mama alleine. Mama hat viel geweint. Sie hat gesagt, Mia, das schaffen wir schon. Und sie hat eine neue Wohnung gesucht. Die Wohnung, in der Mia jetzt sitzt und in den Spiegel starrt. Klappergasse 13. Na du, sagt Mia leise zu ihrem Spiegelbild und versucht ein zaghaftes Lächeln. Aber ihr Mundwinkel wollen nicht so recht nach oben. Bestimmt eine Hexe. Plötzlich hört Mia Geräusche an der Wohnungstür. So, als ob jemand klopft. Mia steht auf und geht langsam durch den dunklen Flur. Die Tür steht eine Handbreit auf. Da klopft es wieder. Diesmal laut und deutlich. Mia kann durch den Türspalt nur einen Schatten erkennen. Ihr Herz pocht wild. Ob das ein Einbrecher ist? Ach was, der würde bestimmt nicht klopfen. Mia nimmt ihren ganzen Mut zusammen. Sie öffnet die Tür und bleibt verwundert stehen. Vor ihr steht die merkwürdigste Frau, die sie je gesehen hat. Fetzige rote Haare stehen ziemlich wirr um ihr faltiges Gesicht. Große grüne Augen mustern sie durch eine soeben grüne Brille. Da öffnet sie auch schon ihren breiten und rot geschminkten Mund. Ich bin Frau Marschulke, sagt die Frau mit dunkler, rauer Stimme. Ich bin Frau Marschulke, sagte die Frau mit einer dunklen, rauen Stimme. Ich glaube, das war noch nicht rau genug. Ich bin Frau Marschulke, sagte die Frau mit einer dunklen Stimme. Frau Maschulke von nebenan. Mia steht unbeweglich da und starrt die seltsame Frau an. Ob es Hexen gibt, die Maschulke heißen? Schießt es Mia durch den Kopf. Bestimmt ist sie eine Hexe. So wirre rote Haare und so grüne Augen hat Mia noch nie gesehen. Und eine Zahnlücke hat sie auch noch. Na, und wie heißt du? Fragt die Hexe neugierig. Ich heiße Mia, stotterte Mia. Ach so, okay. Und wie heißt du? Fragt die Hexe neugierig. Ich heiße Mia, stotterte Mia. Na prima, sagte die Hexe. Dann bin ich ja ab jetzt nicht mehr alleine hier im Haus. Dabei verzieht sie ihren Mund zu einem schiefen Lachen. Hilfe, deckt Mia. Wir sind in ein Hexenhaus geraten. Wo bleibt bloß die Mama? Die ist doch jetzt schon mehr als ein Weilchen weg. Mia muss schlucken. Als könnte sie Gedanken lesen, fragte die Hexe neugierig. Ist deine Mama nicht da? Mia wird ganz übel. Die Hexe wird immer unheimlicher. Nein, sagt Mia schließlich, Mama ist zum Baumarkt gefahren. Sie muss erst noch ein paar Tapeten und Farbe kaufen. Dann kommt sie langsam zu ihr rüber und trinkt eine Tasse Kakao mit mir. Also, dann komm doch so langsam rüber zu mir und trink eine Tasse Kakao mit mir, schlägt die Hexe vor. Dann bist du nicht so alleine und wir können uns ein wenig kennenlernen. Mia wagt nicht, das Angebot auszuschlagen. Mit Hexen ist nicht zu spaßen. Das hat sie gelesen. Die brauchen bloß einen Zauberspruch aufzusagen und schon wird man in eine Maus verwandelt. Oder in eine Kröte. Ja? Mias Knie zittern. Sie presst Bertie ganz fest an ihre Brust und schleicht hinter der Hexe. Nach nebenan in die Hexenwohnung. Wenn es danach Schwefel riecht, wird sie laut schreien und davonlaufen. Das nimmt sie sich feste vor. Mia wundert sich. Es duftet nach Lavendel und die Wohnung sieht gemütlich aus. Ein bisschen unordentlich, aber gemütlich. Ein rotes Plüschsofa steht da, mit einem altmodischen Tisch davor. An den Wänden hängen Bilder in leuchtenden Farben. Kein Bild, auf dem man was erkennen kann. Einfach nur Farben und Kleckse drauf, sonst nichts. Moderne Kunst, sagt die Hexe. Und dass ihr Mann Maler gewesen sei und die Bilder gemalt habe, als sie noch lebte. Eine Hexenwohnung hat Mia sich anders vorgestellt. Und dass Hexen Männer haben, die Bilder malen können, hat Mia noch nie gehört. Ich aber auch nicht. Aber wer weiß, vielleicht ist Frau Maschulke eine moderne Hexe. Mia darf auf dem Plüschsofa Platz nehmen. Die Hexe geht in die Küche und brummelt ein Lied. Es klappert ein bisschen. Dann kommt die Hexe mit einem dampfenden Topf aus der Küche und gießt Mia Kakao ein. Ob der giftig ist, riecht wie richtiger Kakao, denkt Mia und probiert vorsichtig. So guten Kakao hat Mia noch nie getrunken. Und erst die Kekse, die Frau Maschulke ihr anbietet. Das sind die besten Kekse, die Mia je gegessen hat. Mia legt Bertie neben sich aufs Sofa. Das stört ein bisschen beim Essen und Trinken. Oh, dein armer Teddy, sagt Frau Maschulke mit ihrer Stimme. Oh, dein armer Teddy, sagt Frau Maschulke. Und ihre Stimme klingt mit einem Mal ganz weich. Darf ich mal? Fragt sie. Als Mia nickt, nimmt sie Bertie vorsichtig in die Hand und schaut ihn ganz genau an. Sie befühlt die Stelle, wo das Auge fehlt, das halbe abgerissene Ohr und den kahlen Bauch. Wenn du magst, nähe ich dir das kaputte Ohr wieder an, sagt Frau Maschulke schließlich. Ich kann zwar nicht mehr besonders gut sehen, aber nähen kann ich noch gut. Mia nickt. Ja, machen Sie mal. Flink machen sich die krummen Finger der alten Frau an die Arbeit. Vor lauter Staunen vergisst Mia Kakao zu trinken und Kekse zu essen. Und während Frau Maschulke näht, erzählt sie mir, dass sie früher Schauspielerin war und viele ihrer Kostüme selber genäht hat. Mia darf in einem Album alte Fotos anschauen. Fotos, auf dem Frau Maschulke noch jung ist und als feine Dame auf der Bühne steht. Oder als Sophie auf einem Bild sogar, als Königin. Da ist Frau Maschulke noch jung und so wunderschön wie die Fee in Mias Märchenbuch. Mia ist überwältigt. Fast schämt sie sich ein bisschen, dass sie Frau Maschulke wie eine Hexe. Fast schämt sie sich ein bisschen, dass sie Frau Maschulke für eine Hexe gehalten hat. Fertig, sagt Frau Maschulke und betrachtet Bertie zufrieden durch die grüne Brille. Mit zwei Augen und zwei strammen Ohren sieht der kleine Kerl wieder richtig fröhlich aus. Oh, vielen Dank, ruft Mia. Dabei hüpfen die Sommersprossen lustig auf ihrer Nase. Geht das? Können Sommersprossen hüpfen? Ja, wer weiß. Mia nimmt Bertie in Empfang und drückt ihn an sich. Vielleicht finde ich noch ein hübsches Stück Stoff, meint Frau Maschulke. Dann kriegt dein Teddy ein Hemd und eine Hose, damit sein nackiger Bauch nicht friert. Mia sitzt da, strahlt Frau Maschulke an und weiß gar nicht, was sie sagen soll. Unten wird die Haustür aufgeschlossen. Das wird deine Mama sein, sagte Frau Maschulke. Schade, denkt Mia. Okay, das war die heutige Gute-Nacht-Geschichte. Wie immer live in einem Stück vorgelesen, ohne zu schneiden, weil es mit einem Handy ist. Ich würde es auch so nicht schneiden, weil wenn ich dir, Leon, was vorlesen würde, dann würde es sich genauso anhören. Ich würde mich genauso verhaspeln und deshalb, das ist halt live. Und ja, Leon und allen anderen großen und kleinen Kindern dieser Welt, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend mit Mama, Papa oder halt, wenn nur einer da ist, halt nur mit Mama oder nur mit Papa und ja. Hört immer darauf, was eure Eltern sagen und ja, habt noch einen angenehmen Abend. Bis dann. Ciao.